In einem sind sich alle einig, dass das Sterben im Mittelmeer ein Ende haben soll. Doch wie das gelingen kann, darüber gibt es Streit. Italiens Innenminister Matteo Salvini von der rechten Partei Lega ist der Meinung, man müsse die Schlepper ins Gefängnis werfen und klarstellen, dass die italienischen Häfen geschlossen seien. So würden sich weniger Migranten auf den Weg machen und weniger sterben. Salvini ist auch der Meinung, dass die privaten Seenotrettungsorganisationen im Mittelmeer Verantwortung tragen für die vielen Todesfälle. Seine Argumentation: Sobald ihre Schiffe im Mittelmeer sind und Menschen retten, nehmen die Schlepper ihre Arbeit wieder auf. Salvini könne die Schuld zuweisen, wem er wolle, sagt er gegen Italiens ehemaliger Ministerpräsident Matteo Renzi von der Oppositionspartei Partito Democratico. Aber vor allem anderen solle man die Menschen in Not retten. Sie seien unsere Brüder und Schwestern. Auch der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, ist der Meinung, man dürfe die Augen nicht verschließen, wenn so viele Menschen an der Schwelle Europas sterben. Und Papst Franziskus rief dazu auf, für die Opfer der letzten Bootsunglücke zu beten und auch für die Menschen, die für das, was geschehen ist, verantwortlich sind.